Plagen der Welt und auf alle Bedrängnis und Schmach. Ich sehe die Mühsal der Schlacht, Pestilenz, Tyrannei, sie Märtyrer und Gefangene. Ich beobachte die Geringschätzung und Erniedrigung, die die Armen von Hochmütigen zu erleiden haben. Auf Allgemeinheit und Qual ohne Ende schau ich sitzend hin. Siehe und höre. Thank you. Gestalt im Dunkel, voll Tränen, voll Tränen. Was für ein formloser Klumpen, we'll be right back. hinschaute, verzweifelt auf all die verzerrten Leiber, all die im Elend zugrunde gegangenen Menschen, als ihrer Erde sie zurief mit klagender Stimme, indes sie dahinschritt. Strömen nimmt sie wohl auf.